Hallo, liebe Schallplatten- und Naturfreunde. Heute möchte ich euch auf einen akustischen Spaziergang durch die heimischen Gefilde mitnehmen. Hier gibt es einiges zu entdecken. Jede Menge Überraschungen lauern hinter der nächsten Wegbiegung auf euch. Fangen wir also an mit dem Buntspecht. Dieser schwarz-weiß-rote Vogel ist der häufigste unserer Spechte. Überall, wo Wald ist, vernehmen wir sein auf einem elastischen Ast getrommeltes Liebeslied, wie auch sein Hämmern und Pochen, wenn er seine Nisthöhle aushaut oder Zapfen von Nadelhölzern aufhackt.